Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Fern war die Insel. Doch als er sie endlich erreichte, verließ er dort das Meer, es blaute wie Veilchen, betrat dann das Festland, kam dann schließlich dahin, wo die Nymphe mit herrlichen Flechten wohnte, zur mächtigen Grotte. Und traf sie auch selber darinnen. Ein Ausschnitt aus der Odyssee, 5. Gesang, Vers 55. Als ihr Verfasser gilt Homer, ein Dichter der griechischen Antike. Noch hören wir nur seine Beschreibung einer Insellandschaft. Bevor es dabei idyllisch wird, stellt Homer uns die anmutige Bewohnerin der Insel vor, und zwar in durchaus heimeliger Umgebung. Feuer loderte auf dem Herd, und es roch auf der Insel weithin von Düften kleingespaltener Zedern und Lärchen, die dort verbrannten. Ihr Sang klang schön in der Tiefe des Raumes. Hin und her am Webstuhl ging sie, mit goldenem Schiffchen wob sie. Im Grunde fängt alles, was wir so als Standardrepertoire europäischer Literatur betrachten, fängt alles immer schon in der Antike an. Die Antike hat die ersten Dramen und Tragödien beispielsweise. Es gibt schon die ersten Romane in der Antike und es gibt auch die ersten Idyllen in der Antike. Wolfgang Riedel, Professor für neuere deutsche Literatur und Ideengeschichte an der Universität Würzburg. Für ihn ist es selbstverständlich, dass auch die Literatur ihre Geschichte hat und dass Autoren in den verschiedenen Jahrhunderten zwar unterschiedliche Mittel entwickelten, um Literatur zu produzieren, dass dieselben Autoren dabei aber ebenso selbstverständlich bestimmte Motive und Topoi beibehalten haben. Bis heute. Ein Topos sind Motive in der Literatur oder besser gesagt Bündel von Motiven, die ziemlich lange Zeit hindurch konstant bleiben. Also einer der bekanntesten Topoi der Literatur ist der sogenannte Locus Amoenus, der schöne oder anmutige Ort, der in den verschiedensten Funktionen und in den verschiedensten Epochen verwendet wird. Und damit sind wir wiederum bei der Antike und ihren großen Vorbildern für die abendländische Literatur. Das bekannteste und wirkungsmächtigste in diesem Zusammenhang ist, wer könnte es anders sein, Homer, der in seiner Odyssee auch solche Wunschplätze ausmalt und von ihnen erzählt. Wenn also der Odysseus von Kalypso da in einer Art Liebesgefangenschaft gehalten wird. Der Raum, an dem das angesiedelt ist, das ist ein klassischer, idyllischer Naturraum. Rund um die Grotte hin wuchs ein sprießendes Waldstück. Erlen und Pappeln, Zypressen verbreiteten köstliche Düfte. Vögel mit langen Schwingen erbauten sich dort ihre Nester. Schließlich flossen auch Quellen, vier an der Zahl mit blinkendem Wasser daneben. Sie kamen nahe beisammen heraus, doch jede in anderer Richtung. Der Wiesenplatz, die schattigen Bäume, der Lufthauch, die Vogelstimmen, das Wasser und der Blütenduft. Mit diesen verschiedenen Landschaftsreizen werden die verschiedenen Sinnesorgane des Menschen angesprochen. Also der Duft spricht die Nase an, die Schönheit der Landschaft natürlich das Auge, die Vogelstimmen sprechen das Ohr an, der Schatten kühlt die Haut, das Wasser erfrischt den Gaumen. Also unser Körper in seiner Ganzheit oder jedenfalls was die Ganzheit seiner Sinnes- und Geschmacksorgane angeht, der wird angesprochen. Und wenn wir in einer Umgebung sind, in dem all unsere Sinne positiv angesprochen werden, dann fühlen wir uns da spontan wohler, atmen auf und sagen, ah, wie schön. Unzählige Autoren haben ihren Lesern über die Jahrhunderte hinweg den Gefallen getan, immer wieder neue Idyllen zu erfinden, die uns ganz unmittelbar ansprechen, eben über unsere Affekte. Und Professor Wolfgang Riedel meint, dass Idyllen noch aus einem weiteren Grund ihren festen Platz in der Literatur besitzen. Es ist eben ein starkes Bedürfnis da, sich Wunschwelten zu imaginieren, von denen man in der Regel sehr wohl weiß, dass man sie in der Wirklichkeit nicht hat, dass es Wunschorte sind, in denen der Weltlauf etwas anders und menschenfreundlicher zugeht als in der Wirklichkeit, in der wir uns befinden. Die Literatur setzt sich mit diesen Wunschbedürfnissen, mit dieser phantasmatischen Energie der Menschen auseinander. Sie muss es, die ist da und die Literatur muss sich damit auseinandersetzen. Und diese Wunschträume gleichen sich im Übrigen sehr stark durch die Jahrhunderte. Noch mehr als 2000 Jahre nach Homer machte sich ein deutschsprachiger Autor geradewegs mit solchen literarischen Wunschorten einen Namen. Salomon Gessner. Hier der Anfang seiner Erzählung, der Wunsch. O könnt ich unbekannt und still, fern vom Getümmel der Stadt, wo dem Redlichen unausweichliche Fallstricke gewebt sind, wo Sitten und Verhältnisse tausend Torheiten adeln, könnt ich in einsamer Gegend mein Leben ruhig wandeln, im kleinen Landhaus, beim ländlichen Garten, unbeneidet und unbemerkt. Im grünen Schatten wölbender Nussbäume stünde dann mein einsames Haus, vor dessen Fenstern kühle Winde und Schatten und sanfte Ruhe unter dem grünen Gewölbe der Bäume wohnen. Vor dem friedlichen Eingang einen kleinen Platz eingezäunt, in dem kühle Brunnquelle unter dem Traubengeländer rauschet, an deren abfließendem Wasser die Ente mit ihren Jungen spielte. Salomon Gessner ist ein Schweizer Autor, der Mitte des 18. Jahrhunderts, heute weitgehend vergessen, aber seinerzeit ein wirklich europaweit bekannter und gefeierter Autor. Und zwar durch seine Idyllen, kleine Texte oder Sammlungen von Texten, die er Idyllen nannte. Das sind also kleine Szenen, eine Kurzprosa-Form, die er da schafft mit seinen Idyllen, aber er setzt sich auseinander mit antiken Vorbildern. Das waren allerdings Versgedichte. Gessner schreibt nun keine Hexameter mehr, sondern eine sehr elegante, empfindsame Prosa. Das ist sozusagen Zeitgeschmack eben des 18. Jahrhunderts und insbesondere Geschmack der Empfindsamkeit. Der Schreibstil mag sich ändern, aber die Requisiten für einen Wunschort, eine Idylle, bleiben immer dieselben. Bäume, Schatten, Wind, der kleine Platz, sanfte Ruhe, die Quelle, Trauben. Wolfgang Riedel, der sich schon länger mit der Konstruktion von Wunschräumen in der Literatur befasst, fallen noch ganz andere Konstanten auf. Das eine ist der Gegensatz Stadt und Land. Wird eigentlich immer dem Schreckbild Stadt ein Wunschbild Land, ein idealisiertes Landleben, ein einfaches Leben gegenübergestellt. Und das andere ist jetzt und früher. Bereits in der Antike gab es die Utopie oder Vision vom goldenen Zeitalter. Die Gegenwart wurde definiert als eiserne Zeit, in der geht's also grob und rau zu und alle müssen arbeiten und haben vielleicht nicht genug zum Leben oder wie auch immer und es gibt Krieg und solche Dinge. Es gab aber einmal ein goldenes Zeitalter, in dem das alles besser war und in dem auch die Menschen besser waren. Nun, das Christentum, das Judentum kennt sein Paradies, das ist ganz ähnlich. Man könnte auch sagen, das Paradies der Bibel ist die ewige Idylle, unzerstörbar und unangreifbar. Und auch für die Wunschorte der Literatur erträumen sich ihre Erzähler Menschen, die eines Paradieses würdig sind. Auch bei Salomon Gessner. Der fromme Landmann sei mein Nachbar in seiner braunen, beschatteten Hütte. Liebreiche Hülfe und freundschaftlicher Rat machen dann einen dem anderen zum freundlich lächelnden Nachbarn. Denn was ist seliger als geliebet zu sein, als der frohe Gruß des Manns, dem wir Gutes getan? Gessner definiert seine Idyllen buchstäblich als Ausblicke in ein goldenes Zeitalter. Also er weiß ganz genau, dass was er da beschreibt, ist nicht das reale Landleben des 18. Jahrhunderts, sondern ist ein idealisiertes Landleben, ein Wunschleben. Das sind Formen von Gegenwartskritik. Und diese Bilder, die eine erbauliche, vielleicht auch eine tröstliche Funktion ausüben sollen, die sind kontrafaktisch gedacht. Also die Wirklichkeit ist nicht so. Aber wie schön wäre es, wenn es so wäre. Es tröste doch auch ein wenig, sich auszumalen, wie es wäre, wenn es so schön wäre. Tatsächlich erscheinen Idyllenräume bei genauerem Lesen wie gemalt. Egal, ob sie wie bei Homer zu Bühnenbildern einer erotischen Auszeit werden oder wie bei Gessner zum Bild des Friedens. Immer strahlen diese Plätze große Ruhe aus und etwas Unveränderliches, wie der Garten Eden. Fast wirken sie statisch. Ein weiteres Kennzeichen dieses alten Motivs, sagt Literaturprofessor Wolfgang Riedel. Idylle wird ja abgeleitet von Eidolon, also Bildchen. Es sind im Grunde Szenen, in denen gar nicht viel geschehen muss, in der eben sozusagen der Augenblick genossen wird. Ein Sonnenaufgang, das Ende eines Gewitters, keine großen Ereignisse. Und insofern ist die Idylle sozusagen bildverwandt, weil eben immer so eine Szene, ein Tableau geschildert wird, das relativ ereignisarm ist. Wenn dann natürlich Tiere durch die Kulissen gehen sozusagen, das passt schon. Aber wenn es dann zu einer dramatischen Auseinandersetzung oder zum Beispiel ein Wildtier fällt, ein Reh oder einen Hirschen an und so, das ist dann eigentlich nicht mehr idyllisch. Ja? Da ist die Idylle gestört durch diesen Gewaltakt. Feindliches, aggressives ist eigentlich gerade das, was man da nicht haben will. Das gehört zu diesem Wunschbildcharakter. Ja? Laube, Grotte, buschige Umgebung und so etwas. Intime Räume sind idyllische Räume. Die Geborgenheit der Idylle schützt vor der rauen Welt. Da so viele Einzelheiten des Topos Idylle festgelegt sind, scheint es nicht mehr originell, die Idylle zu verwenden. Falsch. Spannend bleibt nach wie vor die Frage, welche Funktion sie hat. Eine meisterhafte Variante hat Johann Wolfgang Goethe den Lesern seines ersten und weltberühmten Romans geliefert, Die Leiden des jungen Werther. Der spielt nicht mehr in einem goldenen Zeitalter, sondern in zeitgenössischer Realität. Bester Freund, die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend. Und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blüten und man möchte zum Maikäfer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben und all seine Nahrung darin finden zu können. Ohne dass es uns ein kommentierender Erzähler verrät, wir haben es hier ja mit einem Briefroman zu tun, merken wir als Leser sehr schnell, dass wir es bei Werther mit einem hoffnungslosen Schwärmer zu tun haben. Das ist ja ein ganz tragischer Roman, weil sich der unglücklich verliebte Werther verliebt sich in eine Lotte, die aber schon einen anderen hat und versprochen und gebunden ist, weil sich der unglückliche Werther am Ende das Leben nimmt und damit übrigens im späten 18. Jahrhundert eine regelrechte Selbstmordwelle unter unglücklich verliebten Jugendlichen auslöst. So, aber der Roman schwärzt sich erst in der zweiten Hälfte so ein. Zunächst einmal beginnt er buchstäblich wie eine Idylle. Wie froh bin ich, dass ich weg bin, lauten die ersten Sätze des Werther, weg nämlich aus der Stadt. Und wo ist er angekommen? In einer ländlichen Umgebung. Der Stadt-Land-Gegensatz wirkt hier bereits. Wenn das liebe Tal um mich dampft und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege und tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden, mein Freund, wenn's dann um meine Augen dämmert und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhen wie die Gestalt einer Geliebten, dann sehne ich mich oft und denke, ach, könntest du das wieder ausdrücken, dass es würde der Spiegel deiner Seele. Da sind solche empfindungsvollen Landschaftsimpressionen, in denen der verliebte Werther sein inneres Gefühl in der äußeren Schönheit der Natur wiedergespiegelt findet. Wenn er später dann unglücklich wird, verwandelt sich ihm die ganze Natur, der ganze Zauber fällt zusammen, die Natur verwandelt sich in ein Grab, in einen hohlen Abgrund des Todes, in dem alles versinkt. Ungeheure Berge umgaben mich. Abgründe lagen vor mir und Wetterbäche stürzten herunter. Die Flüsse strömten unter mir und Wald und Gebirge klangen. Und ich sah sie wirken und schaffen, ineinander in den Tiefen der Erde. Alle die unergründlichen Kräfte. Die Gefühle, die Werther hat, bestimmen die Wahrnehmung der Landschaft. Sie überzuckern die Landschaft. Oder sie schwärzen sie völlig ein. Die Idylle oder diese Locus Amoenus sind ja Wunschlandschaften. Und Goethe setzt es genauso ein. Er setzt die Wahrnehmung des Idyllischen, dieses Ortes, an dem er da ist, die setzt er ganz psychologisch ein. Das wird geboren aus den eigenen Emotionen. Der Werther ist ein ganz psychologischer Roman. Der Werther schwärmt, der Autor nicht. Der Autor seziert den Schwärmer. Grausam, ja. Grausam zwar, aber sehr raffiniert, wie Goethe hier die Idylle funktionalisiert. Zum Abschluss nun noch ein Autor, der in der literarischen Moderne vormacht, wie Autoren noch mit Idyllenräumen spielen können. Gottfried Benn. Gottfried Benn ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker, die wir im 20. Jahrhundert haben. Mit dem Stichwort Idylle würde man ihn nicht verbinden, aber es ist ohne dies so, dass die Idylle es in der Moderne und im 20. Jahrhundert schwer hat, weil die Literatur nicht mehr auf diese einfache Weise das Wunschbildbedürfnis der Menschen befriedigen will im 20. Jahrhundert. Im Grunde scheiden sich auch die Wege. Vieles aus der alten Tradition der Idylle wandert ab in die Bereiche, die man Kitsch nennt, und die Hochliteratur zieht sich im Gegenzug daraus zurück und vermeidet Idyllen oder sie funktioniert Idyllen um oder sie wendet sie ins Gegenteil, Anti-Idyllen. Oder sie spielt mit den Leseerwartungen, die auf einen idyllischen Ton eingestimmt sein mögen, indem sie ihn dann krass durchbricht. Gottfried Benn. Schöne Jugend. Der Mund des Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte, sah so angeknabbert aus. Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löchrig. Schließlich in einer Laube unter dem Zwerchfell fand man ein Nest von jungen Ratten. Ein kleines Schwesterchen lag tot. Die anderen lebten von Leber und Niere, tranken das kalte Blut und hatten hier eine schöne Jugend verlebt. Und schön und schnell kam auch ihr Tod. Man warf sie allesamt ins Wasser. Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschten. Das Gedicht ist ja aus der Serie Morg. Morg heißt diese Gedichtserie nach dem Pariser Leichenschauhaus. Und das sind alles Gedichte, die sozusagen im Anatomiesaal spielen. Und es geht um die Sektion von Leichen und so auch hier um eine Wasserleiche, ein Mädchen, das lange im Schilf gelegen hatte. Auf der einen Seite wird die Idyllenerwartung krass schockiert und enttäuscht. Auf der anderen Seite ist dann doch eine Idylle in diesem Gedicht, nur ist es keine Idylle für Menschen, sondern in einer Laube unter dem Zwerchfell fand man ein Nest von jungen Ratten. Die hatten hier eine schöne Jugend verlebt. Also hier ist sozusagen eine verschobene Idylle auf diese Tiere bezogen und der Mensch selber ist nur als Biomasse vorhanden. Zerstörung der Idylle. Eine von vielen Möglichkeiten, mit dem uralten Topos umzugehen. Wie zeitgenössische Autoren heute mit der Idylle, mit dem unverletzten Raum arbeiten könnten, das bleibt auch für den Literaturprofessor Wolfgang Riedel eine heikle Frage. Also die wirkliche Kunst bestünde ja darin, irgendwie Räume, es mögen Naturräume, es mögen künstliche Räume sein, zu beschreiben, in denen doch etwas zum Ausdruck kommt, was uns wichtig ist. Und zwar nicht nur jetzt in kritischer Perspektive. Ich glaube nicht, dass wir dann glücklich werden, wenn wir alles nur kritisch hinterfragen, sondern was uns wichtig ist an Emotionen, an Stimmungen, an Gefühlen, an guten Stimmungen und Gefühlen und die zu artikulieren, ohne sie zu verraten, indem man gleich wieder sozusagen die kalte Distanz dazwischen schaltet und die Sache entzählt. Also einen seelenvollen Ton zu treffen, der trägt, das fände ich eigentlich eine Kunst höheren Grades.